Meine Damen und Herren, wenn ein philosophisches Denken, das sich der Aufklärung zugehörig rechnet, zurückgreift auf alte Mythen, auf den Mythos überhaupt, dann ist die Frage berechtigt, was der rationale Grund für diese Rückbindung an den Mythos ist. Diese Frage müssen wir uns stellen, wenn wir die Dialektik der Aufklärung lesen und verstehen wollen. Was ist der Grund dafür, dass Horkheimer und Adorno gefüllt mit der Rationalitätstradition Europas jetzt sich anstrengen, in dieser Rationalität selbst, in dieser Vernunft selbst, in dieser Aufklärung selbst, das zu entdecken, was die moderne Irrationalität produziert. Das ist die eigentliche Wendung in diesem Denken, sich nicht mehr damit zu begnügen, Aufklärung, Vernunft, Verstand, Wissenschaft als unberührt und unbeschädigt anzusehen und im Übrigen den Kampf mit den vielen Abweichungen, Irrationalismen vorzunehmen, mit den vielen Mythen, die es im 20. Jahrhundert gibt. Und so zu tun, als ob diese Mythen etwas dieser Rationalität Fremdes wären. Darauf ist die ganze, sind die Aufklärer des 20. Jahrhunderts, die es gibt, doch auch konzentriert, die Mythen zu bekämpfen, die Legenden und die Sagen und das alles, was irrational ist, was der Aufklärung widerspricht, dem den Kampf anzusagen. Und Horkheimer und Adorno kommen immer stärker dazu, jedenfalls in einer Denkbewegung der Frankfurter Schule in diesem Kern zwischen 1933 und 1943, in diesem Jahrzehnt der Emigration und des Nachdenkens darüber, was eigentlich an europäischem Rationalismus, an dem okzidentalen Rationalismus, von dem Max Weber spricht, dran ist, an wirklicher Aufklärungsmacht, die in die Poren der Gesellschaft und der Menschen eingedrungen ist, als Aufklärungspotenzial. Insofern möchte ich nochmal an die Definition von Kant erinnern. Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sapere aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Mache öffentlichen Gebrauch von deiner Vernunft. Viele Dinge zeigen, dass hier Aufklärung verstanden wird als etwas, was sich gegen die Verdunklungen der Kirche richtet, gegen Theologie und allem dem, was den Menschen aufgeredet wird, ohne dass es prüfbar wäre vor ihrer eigenen Urteilskraft und ihrer eigenen Vernunft. Was von außen kommt, der Priestertrug, ist ein wesentliches Objekt der Aufklärungsarbeit der französischen Materialisten. Deshalb richten sie sich also auf die Manipulationen und die betrügerischen Manipulationen der Kirche. L'écraser l'infâme, schreit Voltaire, zerstört die Infamie, die Infame, die Kirche. L'écraser l'infâme ist diese Richtung. Und das ist im Grunde der Umfang des Kampfes der Aufklärer bis in unsere Zeit hinein das, was an Gegenaufklärung auf uns zukommt, als etwas der Aufklärung Äußerliches zu betrachten. Wir können das sogar verfolgen mit dem, was in Sachsen-Anhalt passiert mit diesen Wahlen. Das ist gleichsam etwas der Gesellschaft Fremdes, das man kontrollieren muss, im Auge behalten soll, überwachen soll, was daraus wird. Aber dass das ein Stück der eigenen Unvernunft ist des Systems, der eigenen Unvernunft, wenn man das unter den Vernunftbegriff nimmt, der eigenen Gegenaufklärung im System, behaupten doch nur sehr wenige. Es ist nicht Teil des Systems, sondern es ist am Rande. Es ist eine Irrationalität, die man nicht versteht, weil die alten Begriffe alle nicht funktionieren. Also die alten Begriffe von Personalisierung, dass es wenigstens Personen sind, die diese jungen Leute wählen, attraktive Personen. Nein, ohne Name, Anschrift, ohne Äußerungsmöglichkeit, nichts Personalisiertes, auch nichts durch Medien Vermitteltes, überhaupt nichts Öffentliches. Was ist es also? Es ist etwas Fremdes in dieser Gesellschaft, das man möglichst ausgliedern, austrocknen muss. Und so haben wohl Adorno und Horkheimer auch immer stärker das Gefühl gehabt, ja, wird es denn so sein, dass, wenn der Faschismus besiegt ist, die alten Verhältnisse wiederhergestellt werden können, ohne dass man sich die Frage stellt, ist vielleicht an dem Ganzen etwas falsch? Das heißt, können wir zu den alten Kategorien, zu der alten Wissenschaft, können wir also zum Status quo ante zurückkehren, also bevor der Faschismus ausbrach, auch das Ausbrechen hat etwas von Naturhaftigkeit an sich, etwas bricht aus, entsteht nicht, wird produziert, nicht produziert, sondern bricht aus und vergeht auch wieder. Deshalb die Radikalisierung der Frage, mit der die beiden sich dann ein Jahrzehnt immer stärker beschäftigen, was ist eigentlich das für eine Vernunft und Aufklärung, mit der wir es im hellen Licht unserer Öffentlichkeit zu tun haben. Ist da etwas schon enthalten, was aus sich heraus produziert, von dem Gegenteiligen der Vernunft? Deshalb Dialektik der Aufklärung, Dialektik der Vernunft bedeutet immer die innere Widersprüchlichkeit, die innere Ambivalenz, die innere Mehrdeutigkeit dieser Begriffe und dieser Denkweisen. Dialektik der Aufklärung bedeutet, dass Aufklärung in sich zurückgebogen wird oder noch genauer sich zurückbiegt und nicht zurückgebogen wird. Das motiviert Horkheimer und Adorno oder veranlasst sie, den Weg zurückzugehen in die gesamte europäisch-abendländisch-christliche Denkgeschichte. Und die Frage zu erweitern, ist vielleicht das kollektive Unglück, mit dem wir es in der Gegenwart zu tun haben, nur ein Spezialfall des Unglücks. Ein Spezialfall des Unglücks. Und nicht ein Zufall oder etwas, was von außen kommt, sondern was nur unter besonderen geschichtlichen Bedingungen sich so ausgeprägt hat, dass es in Deutschland Auschwitz gibt und in den Vereinigten Staaten den New Deal. Aber nicht, dass es völlig verschiedene Formen der Aufklärung der Vernunft gäbe. Deshalb zurück auf den Mythos. Den möchte ich kurz erklären. Und vor allen Dingen an den Ursprüngen des Mythos auch zu zeigen versuchen, wo wird der Mythos unterbrochen? Wo wird er in Frage gestellt? An welchen Punkten? Durch welches Handeln und durch welches Denken? Und ich möchte das ganz kurz skizzieren an drei Figuren der antiken Welt, auch verschieden bezogen auf die Stellung im Mythos, an Antigone bei Sophokles, also in einer Tragödie, an Sokrates und Odysseus. Ich sage sehr verschieden gewichtet in den Rationalitäts- und Mythenstufen. Odysseus ganz deutlich im Mythos drinhängend, in einem alten homerischen Mythos, während Antigone ja als Figur, als literarische Figur, als tragische Figur ganz gewiss spiegelt eine wirkliche Person. Und Sokrates ist eben eine historische Figur bereits. Aber zunächst, was ist Mythos? Dem Wortursprung nach ist Mytheomai heißt, ich erzähle. Mythos ist eine Erzählung. Mythos ist eine Erzählung, eine Sage, etwas Vorgeschichtliches, was nicht durch Quellen belegbar ist. Durch Quellen, wenn es durch Quellen belegbar ist, dann nur in der literarischen Tradition, wo es aufgezeichnet ist, wo es erzählt wird. Das wäre eine Quelle. Aber nicht die wirkliche Begebenheit, sondern die Erzählung über die Begebenheit ist das Entscheidende für den Mythos. Sie sehen auch hier merkwürdige Anklänge, große, kleine Erzählungen bei Lyotard, nicht? Die Rückkehr des Mythos als etwas Positives in diesem Sinne. Also Mythos, Sage, Heldengeschichten, Geschichten, Erzählungen. Erzählt, was erzählt wird. Es wird erzählt, was erzählt wird. Der Mythos lebt von einem Zusammenhang von Erzählungen, Berichten. Aber es sind nicht einfach disparate Geschichten, die zusammengefügt werden, nachträglich, Einzelerzählungen. Das ist aber störend, da diese Autos, die da dauernd. Sondern der Mythos wird jetzt, sofern das zutrifft, was Horkheimer und Adorno sagen, Mythos ist Aufklärung, zu einem logischen System entwickelt, das zusammenhängend ist und das auch klare Definitionen kennt von Personen und Ereignissen, von erzählten Ereignissen. Die sind es objektive Ereignisse, aber doch so, dass eine gewisse Verlässlichkeit in der Identifizierung der darin auftretenden Kräfte und Personen sich feststellen lässt. Das heißt, eine Verlässlichkeit entsteht. Ich kann Sie hier nur, das ist ein sehr interessanter Gegenstand, verweisen auf Literatur. Wenn Sie den Robert von Ranke Graves nehmen, griechische Mythologie, in Rowohls Enzyklopädie, in dem diese Mythologie einmal nach Genealogien, also Herkunftsbeziehungen, Hierarchien, Kompetenzen, Zuordnungen, Zuschreibungen analysiert wird, haben Sie ein riesiges System in sich widerspruchslos? Oder wenn mit Widerspruch, dann kämpfen Titanen um Kompetenzen. Aber auch ein Argon ist eine übersichtliche Situation. Zwei Titanen haben ähnliche Kräfte und kämpfen gegeneinander. Dann haben Sie das wieder definiert. aber nie so, dass aus Versehen Figuren die gleichen Kräfte verlieren werden. Und Sie haben dann hier die Bestimmung, also von Castor und Pollux, von Ixion, Leda, Lamia, die ganzen Figuren, Herakles, Alkyone und Kaix, alle Figuren haben ihren Stellenwert in diesem Mythos. Und es ist nichts, keine Kraft draußen aus dem Mythos herausgenommen. Wo sie auftritt, gefährdet sie den Mythos. Nun gibt es verschiedene Formen der Gefährdung des Mythos. Die eine Form kommt von außen, dass etwas von außen nicht in den Mythos einbezogenes da ist. Kräfte, Götter. Nicht Götter können sie bedrohen. Das andere kommt, die Bedrohung des Mythos von innen. In zweierlei Form. Die eine Form besteht darin, dass jetzt auf den Mythos verzichtet wird, aber der Systemgedanke als Begründungsgedanke übernommen wird. Das ist hier bei den Vorsokratikern der Fall. Sie wiederholen alles, das Systemdenken, aber suchen nach Urgründen, aus denen sie ableiten können. Das wäre die Denkgefährdung des Mythos, die darauf beruht, dass das die Methode, mit der man diesen Mythos jetzt aus den Angeln hebt, eine Begründungslogik ist. Es gibt Begründetes und Unbegründetes. Und es gibt etwas, was einen Grund hat und was eine Folge hat. Und die zweite Gefährdung gibt es genauso, das ist die Verhaltensgefährdung des Mythos. Und auf die möchte ich kurz eingehen. Die Verhaltensgefährdung des Mythos besteht darin, dass Individuen entstehen, die sich eigensinnig verhalten gegenüber dem Mythos. Aus dem Mythos, aus dem Schicksalszusammenhang des Mythos auszubrechen, sich bemühen. Wir kommen dann noch im Zusammenhang der Dialektik der Aufklärung auf den ältesten Mythos auf Odysseus gesondert zu sprechen. Ich möchte zwei andere Typen dieses Verhaltensbruchs im Mythos bezeichnen, nämlich Antigone und Sokrates. Was ist das Bild von Antigone? Antigone oder dieser Antigone-Mythos, den es hier gibt, bei Sophokles in der Tragödie der Antigone, bei Sophokles bezeichnet, ist eine merkwürdige Infragestellung des Mythos. Gerade dadurch, dass der Mythos wiederhergestellt werden soll, überwindet Antigone, die mythische Welt. Antigone kämpft um ein uraltes Recht gegen die Formen, in denen positives Recht durch Kreon, also durch den Staat, gesetzt werden. Appelliert sie an die Urrechte der Menschen, nämlich das Beerdigungsrecht als ein zentrales Recht im Naturrecht, im vorrationalen Naturrecht, im traditionalen Naturrecht. Es geht also hier kurz gesprochen um eine Geschichte, in der Kreon den positiv aufnimmt in seinen Staatsrecht, System, den Bruder, der sich für diesen Staat einsetzt und einen zweiten, der sich rebellisch verhalten hat, dem wird das Naturrecht der Beerdigung. Das heißt für antike Menschen die Rückkehr in die Erde verweigert wird. Wir wissen im Übrigen aus der Mythologie, dass es ursprünglich in vormythischen Zeiten nur Göttinnen gegeben hat. Also eine Mutterrecht, sehr starke mutterrechtliche Beziehung zwischen diesem Mythos der Erde und dem, was vor der Mythologie liegt. In diesem Gespräch geht es darum, dass Antigone ihren Bruder beerdigt. Und Kreon, der König, fragt, du, sie wird festgenommen, sie wird überrascht, wie sie Polyneikes beerdigt. Du, die jetzt zu Boden senkt das Haupt, bekennst du oder leugnest, dass du dies getan? Antigone, ich bekenne, dass ich es tat, ich leugne nicht. Kreon zu dem Wächter, du mach dich fort, kannst nun gehen, wohin du willst, schwerwiegender Verschuldung losgesprochen, frei. Du aber zu Antigone, aber sag mir nicht des Längeren kurz und klar, hast du gewusst von einem Erlass, der dies verbot, eben den eigensinnigen, rebellischen Bruder zu beerdigen in der eigenen Muttererde, wie es heißt. Sie sagt, wie sollte ich das nicht wissen? Sie weiß es. Sie kennt die positiven Gesetze. Sie kennt die Gesetze der Menschen. Es war allbekannt, Kreon. Und gleichwohl überschrittest du trotzig dieses Gesetz, Antigone, war es doch Zeus nicht, der mir das verkünden ließ. Nicht der Mythos, der alte Mythos, Zeus hat das nicht ihr verkündet. Noch hat das Recht der Toten, das im Hades thront, solch ein Gesetz den Menschen jemals aufgestellt. Noch, wähnt ich, hätten deine Gebote solche Macht, das Ungeschriebene, Unvereinbare von je der Götter überbieten könnt ein Sterblicher, nicht erst von heute und gestern, nein, von Ewigkeit, stehen die in Kraft und keiner weiß den Tag seit wann. Das heißt, seit Urzeiten gibt es das Recht der Totenbeerdigung. Und das Merkwürdige an diesem Mythos, Antigone-Mythos, ist, dass hier moderne Individualität erwacht, um den Mythos, um dieses Recht einzuklagen, das von Ewigkeit ist, das nicht entstanden ist, das einfach sogar vormythisch ist. Und das ist die eigentliche Bedrohung einer von dem Mythos noch beherrschten Welt. Und sie sagt auch, von Zeus habe ich das nicht, auch nicht von Hades. Das sind die typischen mythologischen Gottheiten, von denen man diese Rechte haben könnte, sondern vor. Das heißt, sie bezieht sich auf ein archaisches Recht im Sinne einer moderneren Individualität, die kämpft gegen das positive Recht für etwas, was immer wieder auftaucht in Revolutionen, immer wieder. Immer wieder ist es das Einklagen alter, verloren gegangener Rechte. Ob Sie da die Bauernkriege nehmen, die Klagen, die alten Rechte, die Münzerschen Artikel sind das Einklagen alter Bauernrechte. Die Französische Revolution belebt eine ganz uralte Vergesellschaftungsform, die Kommune. Die Sowjets sind gleichsam alte Bestandteile der Selbstverwaltung, der Gilden. Das heißt, hier wird im Sinne der Modernisierung altes, uraltes, archaisches Recht eingeklagt. Und das ist eine große Gefährdung dieses Staatszusammenhangs, der mit den Mythen arbeitet. Durch Verhalten, nicht durch Denken. Antigones Beispiel, Urmodell der Gefährdung des Mythos ist durch Verhalten und nicht durch Denken, durch Reflexion. Sie verhält sich so. Diese zu brechen soll mich keines Menschen Wahn einschüchtern. Also diese Gesetze, diese archaischen Gesetze, diese Blutgesetze, diese Bodengesetze, um zu büßen dann vom Richterstuhl der Götter. Dass ich sterben muss, wusste ich das nicht auch ohne die Verordnung. Wenn ich vor der Zeit nun sterben werde, oh, das nenne ich noch Gewinn. Denn wer umringt von 1000 Übeln, so wie ich, dahin lebt, was wohl wäre der Tod ihm als Gewinn? So ist's, wird dieses Schicksal mir ja kaum für mich ein großer Schmerz. Doch hätte ich meiner Mutter Sohn, der starb als unbegrabenen Leichnam auf dem Feld gelassen, das müsste schmerzen. Dies schmerzt nicht. Also Antigone. Also Individualität, Eigensinn, wie man immer das, Subjektivität bezeichnet, das Hegel, also auch am Antigone-Beispiel, Subjektivität. Ist es Autonomie, ist es moderne Rationalität? Es spielt keine Rolle, wofür man kämpft. Auch das archaische Recht, dieses Naturrecht, hat etwas von dem rebellischen Grund an sich, auf den sie sich stützen kann. Und das zweite Beispiel ist Sokrates. Sokrates in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder beschuldigt, so etwas wie ein Inneres zu haben, ein Daimonion, ein Dämon, der ihm sagt, kann man sagen, das ist die moderne, altertümliche Form des Gewissens. Des Gewissens. Irgendwas sagt ihm, sich so zu verhalten und nicht anders. Aber auch hier ist es die Subjektivität, die ein solches Verhalten vorschreibt. Autonomie, würden die Aufklärer sagen. Kant würde sagen, ja, das ist ein Stück Autonomie, die hier aufwacht, geschichtlich. Das Subjekt macht sich geltend als etwas Eigenes nach eigenen Gesetzen, die auch gar nicht mehr erkennbar sind rational. Woher kommen die? Antigone sagt, vor aller Zeit. Und hat keinen Raum, ich kann euch nicht sagen, woher das Gesetz ist, für dessen Durchsetzung ich sterbe, nämlich den Bruder zu beerdigen. Und bei Sokrates in der Apologie und im Kriton ist die Anklage auf Gotteslästerung und als Verderber der Jugend aufzutreten. Das sind die beiden Anklagepunkte. Sokrates sagt, ich habe immer öffentlich gelehrt, auf dem Markt. Auch jeder konnte mich sehen, konnte sehen, was ich denke. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe mich völlig im Zusammenhang der Gesetze bewegt. Und die Götter habe ich immer respektiert. Er deutet an, dass er sie nicht besonders nötig hat, aber er hat sie respektiert. So auch in seiner letzten Stunde sagt er nochmal zu Phaidon. Ich verstehe, sagte Sokrates, in Phaidon steht das. Beten aber darf man doch zu den Göttern und muss es, dass die Wanderung von hier dorthin glücklich sein möge. Warum denn auch ich hiermit bete? Und so möge es geschehen. Wie er dies sagt, setzt er an und ganz frisch und unverdrossen trank er aus. Und von uns waren die meisten bis dahin ziemlich imstande gewesen, sich zu halten und so weiter. Das ist der eine Punkt, wo er sagt, ja, beten. Ich kann zu den Göttern beten. Aber dass die Götter mir vorschreiben, wie ich mich verhalten soll, das stelle ich in Frage. Also die Geltung des Mythos spricht, nicht der Mythos. Und am Ende sagt er, bitte, hier Phaidon, nein, Kriton, an Kriton gerichtet, opfere dem Heilgott Asklepios ein Hahn. Wir sind ihm das schuldig. O Kriton, wir sind dem Asklepios noch einen Hahn schuldig. Entrichte ihm den und versäume es ja nicht. Das heißt, Sokrates bewegt sich äußerlich in diesem mythischen Zusammenhang, der Heilgott, der sehr viel Ähnlichkeit mit dem Philosophen hat, dem Heilenden des Denkens und der Seele, nicht nur des Körpers. Aber beide, Antigone und Sokrates, gehen zugrunde, werden geopfert und wollen nicht fliehen und wollen keine Gnade. Das gilt für Antigone genauso, die als Königstochter durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, zu bereuen, zurückzunehmen, sich schuldig zu bekennen. Und so auch Sokrates, eine Verhaltensweise modernerer, eigensinniger Individualität praktiziert, die es ihm ermöglicht, vor den Großen der Vergangenheit Recht zu behalten und nicht vor den Richtern der Gegenwart. Er sagt, welches große Vergnügen besteht denn darin, dann im Hades mit Agamemnon und Achill und so zu reden. Was ist das für ein Vergnügen gemessen daran, an dem kleinen Schmerz, der jetzt darin besteht, in den Tod zu gehen? Das sind Elemente des Verhaltens, die den Mythos in Frage stellen, brechen. Und sie sind immer verknüpft mit einer widerständigen Individualität. Und jetzt können Sie, wenn Sie das auf unsere Zeit übertragen, ja mit Recht die Tendenz sehen, dass in dem Maße, wie die eigensinnige Individualität, eigensinnige Subjektivität verschwindet aus der Welt, und Anpassung zu einem wesentlichen Element des Überlebens wird, so etwas wie der Mythos, der den Zusammenhang für diese Anpassungsmetaphysik abgibt, wiederkehrt. Und ich will noch an dem Beispiel der Vorsokratiker zeigen, wie stark hier Horkheimer und Adorno darauf zurückgehen, dass in dem Maße, wie die Philosophie dieses Individualitätselement nicht mehr als zentrales Element behandelt, sondern immer stärker eingeht in einen Zusammenhang der Wiederholung des Gleichen, wie es bei Nietzsche heißt, nicht der ewigen Wiederkehr des Gleichen, was ja im Grunde den Mythos bezeichnet, dass dann für sie die Instanzen der Brechung des Verblendungszusammenhangs verloren gehen. Verblendung, des menschlichen Verblendungszusammenhangs verloren gehen. Bei den Vorsokratikern, insbesondere bei Anaximander, heißt es dann, Anaximandros des Praxiades, Sohn aus Milet, der Schüler und Nachfolger des Thales, hat als Urgrund und Element der Dinge das Unendliche genommen, indem als erster diesen Namen für den Urgrund gebrauchte, das ist das Apeiron, ausgedehnte, Unendliche. Er bezeichnet aber als Urgrund weder das Wasser, das wäre ein sehr spezifisches Element, noch ein anderes der sogenannten Elemente, sondern eine andere unendliche Substanz, aus der sämtliche Himmel entstanden seien und die Welten in ihnen. Woraus aber die Dinge ihre Entstehung haben, darein finde auch ihr Untergang statt, gemäß der Schuldigkeit. Denn sie leisteten einander Sühne und Buße für ihre Ungerechtigkeit, nämlich, dass sie nur einzelne Dinge seien und sich vom Ganzen getrennt hätten. Hier haben sie jetzt eine Denkalternative zum Mythos, nämlich in dem der Urgrund der Welt nicht mehr gesucht wird in der Kompetenz, in der Macht der Götter, sondern der Urgrund immer verknüpft ist mit dem, der ihn begründet. Das heißt, der Urgrund immer subjektiv vermittelt ist. So. Wenn Sie jetzt diese Elemente des Mythos nehmen, der Erzählung, der großen, der kleinen Erzählungen, der Verbindlichkeiten aus den Erzählungen und der Gefährdung des Mythos im Denken und in der Individualität, dann werden Sie feststellen können, dass hier zunächst einmal für Horkheimer und Adorno so etwas wie ein Innehalten die Denkform ist, die sie in der Dialektik der Aufklärung präsentieren wollen. Ich komme gleich. Ich mache nur noch den Satz zu Ende. Das heißt, ein Innehalten. Ein Innehalten bedeutet, sie gehen in einer Distanz zur Gegenwart. Das hat man ihnen immer vorgeworfen, dass sie dann praktisch nicht mehr gegenwartsbezogen argumentieren. Es ist ein Einstehen der Zeit, es ist ein Anhalten der Zeit, ein Augenblick im Denken, wo plötzlich Odysseus und die moderne Welt Ähnlichkeiten haben. Oder die Formen, in denen der Mythos gedacht wird, mit den Formen, in denen wir uns bewegen, wie wir sehen werden in der Kulturindustrie. Was sind da für Mythen, Erzählungen? Was ist da los? Gibt die Ana wieder. Das ist auch nicht zufällig. Es gibt die alten Göttinnen wieder. In verdrehter, personalisierter, irgendwie verworfener und anrüchiger Form. Aber auch die antiken Götter sind anrüchig und rebellisch. So jemand wie Prometheus, der Rebell, der einfach seinem Gott das Feuer stiehlt und dafür aber schwer bestraft wird. Das heißt, die Neubelebung des Mythos in einer vor Aufklärung triefenden Zeit ist für Sie das Problem, dass offenkundig diese Aufklärung Lücken, Löcher, Rückbildungen mit produziert. Das ist das Thema der Dialektik der Aufklärung. Bitte. Ist Mythos gleichzusetzen mit Religiosität? Nein. Das kann man sehr eindeutig sagen. Religiosität, Glaubensbindungen sind viel stärker bezogen auf die auch auf die Moralität der Subjekte, der Orientierung an einem Gott oder an mehreren Göttern, meist eben monotheistische Orientierungen. Die großen Weltreligionen sind eben doch monotheistische, die judaische Religion. Sie haben Kodizes, in denen auch Erzählungen enthalten sind. Aber vor allen Dingen sind es auch moralische Normsysteme, nicht so wie im Dekalog, aber im Islam genauso, Vorschriften, nicht Verhaltensvorschriften im Islam. Der Mythos, der griechische Mythos hat das nicht in gleicher Weise, sondern man bezog sich auf einzelne Götter und die waren mehr oder weniger schräg. Da war keiner, der ganz sauber war. Auch Zeus nicht, natürlich nicht. An oberster Spitze sogar stand er, der also viel mit zu tun hatte, auch mit Praktiken von Don Juan, nicht? Verschleierungspraktiken, betrügerische Praktiken Europa, die Tochter, nicht, ist ein Produkt einer solchen Verschleierung. Das heißt, also der Mythos lebt doch sehr stark von der Verschiedenartigkeit der Personen. Aber es gibt ja auch Religionen, wo Gott oder gewisse Götter auch verschiedenartig sind. Welche? Die afrikanische. Ja, Naturreligionen, ja, ganz gewiss, ja. Also in dem Sinne ist natürlich ein, also was dieses Religio heißt, also Bindung, nicht? Davon lebt auch der Mythos, nicht? Aber Naturreligionen haben ja eben doch sehr stärker natürlich, also diesen magischen, das Element der magischen Praxis und des animistischen Zaubers. Das heißt also auch des Umgangs mit solchen Natur Gegebenheiten viel stärker als der Mythos, der sich doch bezieht auf viele Elemente, die mit dem Zusammenhang eines großen Systems zu tun haben, in dem alles drin ist, alles Mögliche des Schicksals und wie hier Anaximander noch das übernimmt, von Schuld und Vergehen, also ist ein wesentliches Element oder der Widerspruch ist ein wesentliches Element. Das müsste man länger erörtern, was die Unterschiede sind. Der Buddhismus hat noch einmal eine andere Qualität und die konfuzianischen religiösen Bindungen haben eine viel stärkere Richtung auf das Gemeinwesen und auf also die Staats Formen. Unterschieden sind alle diese Formen wesentlich dadurch, dass der Mythos ein sehr rational durchgliedertes System von Kräften und Personen, Halbgöttern, Göttern, Zuständigkeiten ist. Deshalb sagen sie, Mythos ist Aufklärung. Ist Aufklärung im Sinne der Abstraktion von den Zufälligkeiten der Natur auch. So, diese Frage Mythos Religion, nein, Mythos Herrschaft, Aufklärung, Rationalität. Es gibt dann zur gleichen Zeit, entsteht ungefähr etwas später oder ungefähr in der Zeit von Max Horkheimer zur Kritik der instrumentellen Vernunft, also instrumentelle Vernunft. Alles das sind Versuche, Formen zu bestimmen, die innerhalb des Denkens arbeiten im Sinne der zunehmenden Abstraktion vom qualitativ Verschiedenen. Wie der Mythos schon der Versuch ist, ein System in die unendliche Mannigfaltigkeit der Welt zu bringen, sind die philosophischen Systeme, die an dessen Stelle treten. Also die modernen philosophischen Systeme, die methodisch reflektierten Versuche, Widerspruchslosigkeit im Denken und in der Naturbeherrschung zustande zu bringen. Die Widerspruchslosigkeit ist ein wesentliches Element sowohl des Mythos wie der modernen philosophischen Systeme der Wissenschaft und der Aufklärung. Und Horkheimer und Adorno sind der Auffassung, dass in dem Maße, wie die moderne Welt wesentlich Warenproduktion ist, also eine ökonomische Form, in der die Produktion der Ware das Motiv und das Ziel der Arbeit, der gesellschaftlich nützlichen Arbeit ist und nicht der Gebrauchswert, sich auf der ökonomischen Ebene eine Art System bildet. Und zwar ein System, das gerade davon zehrt und lebt, dass es die qualitativen Unterschiede vernichtet oder als belanglos betrachtet. Das heißt, die Warenproduktion ist der eigentliche ökonomische, die eigentliche ökonomische Grundlage der modernen Rückkehr des Mythos, die Warenproduktion. Wir werden das im Einzelnen noch sehen, was dem zugrunde liegt und wie man das sehen kann. Aber das ist zunächst einmal die Verbindung von Mythos und moderner Gesellschaft. Bitte. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz eine Frage zum Mythos stellen. Sie sagten, Sie haben das schon bestimmt mit Erzählen. Machen Adorno und Horkheimer eigentlich einen Unterschied zwischen der griechischen Art zu erzählen und der jüdischen Art zu erzählen, wie sie sich zum Beispiel im Talmud in der Halakha niederschlägt, in der Agada niederschlägt, ein Erzählen, was sehr stark das zeitliche Moment betont. Mir scheint, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Mythos, wir haben es auch schon ausgeführt, die Systemkomponente betont, während gerade eben das jüdische Erzählen bis zurück in die biblischen Erzählungen immer die Zeitlichkeit, gerade das Nicht-Systemische, betonen und damit halt eben, also zum Beispiel eine Bezeichnung wie bei Ranke-Graves, die hebräische Mythologie, eigentlich eine Frechheit ist, das auch als Mythologie gleichzusetzen in anderen Mythologien, weil ich glaube, gerade diese Differenz ermöglicht es Adorno und Horkheimer auch, überhaupt dergestalt eben über den griechischen Mythos zu sprechen, weil sie aus dieser Differenz des Griechischen und des Jüdischen heraus eine Differenzierung im Erzählen wahrnehmen können, die meines Erachtens im griechischen Erzählen so noch gar nicht wahrgenommen werden konnte. Ja, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Die Zeitstrukturen der Erzählungen, also in den chassidischen und überhaupt in der jüdischen Tradition, sind ganz andere. Es sind ja gerichtete Zeiten. Es sind ja gerichtete Zeiten. Während der griechische Mythos lebt vom Zyklus. Das heißt, von der Wiederkehr. Das ist ja in der ganzen, auch selbst christlichen, die christliche Zeittradition lebt nicht von der Wiederkehr. Nur einer Wiederkehr, aber das ist ein großes Ereignis, nicht? Also gewissermaßen die Ankunft des Erlösers oder der erwartete Erlöser ist ein neuer Zeitpunkt, der beginnt. Aber dieses Erzählen ist der Struktur nach völlig verschieden vom mythischen Erzählen, in dem mythischen Erzählen ist viel stärker die Komponente eben wieder der Wiederkehr, aber des Aufbewahrens auch. Es geht eigentlich nichts verloren. Während die jüdische Erzähltradition ist viel mehr erfahrungsgesättigt, nicht? Und deshalb offener, nicht? Das ist ganz richtig, der Hinweis darauf, dass es also auch ganz andere Erzähltraditionen gibt. Man könnte das jetzt auch noch erweitern. Die chinesische Erzähltradition ist auch noch einmal eine ganz andere, nicht? Weil hier viel stärker die Raum- und Zeitdimension es gibt zum Beispiel im Chinesischen keinen allgemeinen Begriff für Zeit. Das heißt, es gibt Zeitteile, die Zeit des Alterns, die Zeit mit 40 Jahren, die Zeit mit 50 Jahren haben eigene Worte. Und die Zeitabstraktion und die Raumabstraktion gehört natürlich zu den Ursprüngen hier des griechischen Mythos und der griechischen Philosophie, so wie Anaximander sagt, Apeiron, das Unbegrenzte. Oder hier Antigone sagt, das hat weder das ist nicht entstanden, das ist immer da gewesen, eine Ewigkeit, die keine Zeit hat. Beziehen Horkheimer und Adorno, gewiss jedenfalls bei Horkheimer viel stärker auch im Hintergrund einer Bildung in den jüdischen Traditionszusammenhängen, die sie in Frankfurt hatten, Martin Buber und Rosenzweig vor allen Dingen, nicht, haben ihnen das vermittelt. Ist es der europäische Mythos, die europäische Zeit, der europäische Raum, den sie zum Thema machen. Und es ist ja für sie auch die zentrale Frage, warum diese Rationalisierungsstufen, diese Aufklärungsstufen gerade in Europa zurückbrechen. Sie klagen ja nicht oder versuchen zu begründen, warum irrationale ethnische Säuberungen oder ethnische Kämpfe oder Stammeskämpfe irgendwo in einem rückständigen Land erfolgen, wo der Irrationalismus das Archaische herausbringt. Warum im aufgeklärten europäischen Zentrum, aufgeklärten europäischen Kosmos das zurückbricht, ist für sie die zentrale Frage. Nicht? Und da begnügen sie sich nicht mit der Rekonstruktion und sagen, die Anlage der Aufklärung bei Kant war nicht durchdacht. Oder irgendwer anders hat einen Fehler gemacht, sondern versuchen zu rekonstruieren die Ausgangslage des europäisch-abendländischen christlichen Denkens und bestimmen also das in doppelter Hinsicht, was eine Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Subjekt und Objekt sein müsste, wenn es anders laufen sollte. Nämlich auf der einen Seite, das Objekt wird immer stärker zum beherrschbaren Material, nicht? Die Natur, aber nicht nur die Natur, sondern in dem Maße, wie die Natur zum Objekt wird, zum Herrschaftsobjekt, wird der andere Mensch auch zum Herrschaftsobjekt. Ja, man kann sogar sagen, in bestimmten Situationen wird der andere Mensch zum Naturteil, der genauso beherrscht, ausgenutzt werden kann wie eine Naturquelle, Naturkraftquelle. Also wird er naturiert. Nicht denaturiert, wie Rousseau das will, also zum Vernunftwesen, sondern er wird auf seine anthropologischen Naturbestandteile reduziert. Material ist die Objektseite, in der das verläuft, dieser Prozess der Aufklärung. Und die Subjektseite führt dazu, dass Vernunft, Verstand und Selbst immer stärker die qualitativen Zwecke verliert, also die qualitativen Elemente verliert, also immer instrumenteller wird. Das erörtert im ersten Teil Horkheimer gut in der Kritik der instrumentellen Vernunft. Die ursprüngliche amerikanische Fassung Eclipse of Reason heißt, kann man übersetzen, Umnachtung der Vernunft, Rückfall der Vernunft, Eclipse of Reason, das Auszehren der Zwecke in den rationalen Mitteln führt dazu, dass die Zwecke jetzt nicht mehr begründet werden, sondern sich der Mittel bedienen. Das heißt also, dass die Dialektik von Zwecken und Mitteln gestört wird. Ja, auch bei Kant schon. Aber er hat noch wirklich sehr stabile, unverwechselbare, Blöcke, an denen sich das orientiert. Ein Begriff wie Würde ist vielleicht abstrakt, aber nicht beliebig interpretierbar. Bitte. Könnte man auch so weit gehen zu sagen, dass die griechische Tradition, die das griechische Denken gewissermaßen Descartes schon vorwegnimmt, nämlich in der Subjekt-Objekt-Spaltung res cogitans res extensa, und diese res cogitans eben keine ist von dieser Welt, die notfalls auch, wenn man es mal ganz extrem denken würde, auch ohne Nahrung und ohne Sonstiges auskommt, während das, womit wir uns immer beschäftigen, dann die res extensa ist, der Mensch als res extensa, mit dem man dann beliebig verfahren kann, wie mit irgendeinem anderen Naturgegenstand. Das heißt, dass wir im Inneren gleichsam auch ein schizoides Moment ausmachen müssten, von Griechenland herkommen. Ja, also ich würde sagen, so definieren die beiden das nicht. Ich würde sagen, dass hier eine Kontinuität in den Brüchen besteht, in den verschiedenen Stufen, so dass man beides sehen muss. Die geschichtliche Färbung von neuen Problemen, Problemstellungen und gleichzeitig das Aufbewahren ganz alter Fragestellungen, die bis, wie wir sehen werden, Odysseus zurückgehen. Beides. Wenn man nämlich also diesen Zusammenhang aus der Dialektik rausnimmt, also aus dem Spannungsverhältnis, dann bekommt man natürlich teuflische, archaische Rückwendungen. Und dann kann man sagen, es ist gleichgültig, wie eine Gegenwart aussieht. Nicht Descartes hat schon so gedacht, also etwas komplizierter gedacht, als wer also Plato oder Aristoteles oder so. Hockermann, D'Adorno sind da schon sehr bedacht, dass die Wahrheit einen Zeitkern hat, einen geschichtlichen Zeitkern. Das heißt, dass das Descartesche Denken jetzt auf Ihre Frage, auf Ihre Intervention bezogen, auch ein eigenes Denken auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Gesellschaft ist, mit Beginn der Warenproduktion, aber natürlich verschärfend ein Problem von Subjekt und Objekt, nämlich, dass, Sie sagen mit Recht, die Res cogitans eigentlich immer immaterieller wird, dass da noch einer dranhängt mit seinem Körper, ist mehr oder weniger zufällig. Und bei Descartes ja selber, der weiß ja nicht, wie Res cogitans und Res extensa zusammenkriegen und sagt, hier in der Zirbeldrüse, die soll hier hinten, wo hinten liegen, ist das vermittelt. Und Kant sagt, auch die Zirbeldrüse gibt's nicht. Wir haben nur ein Schema, das transzendentale Schema vermittelt das. Aber das liegt in den Urtiefen der Seele. Das werden wir nie entschlüsseln. Nicht? Insofern ist es wichtig, die Lösungsmetaphern, die einzelnen Philosophien auch anbieten, zur Kenntnis zu nehmen und gleichzeitig zu sagen, das sind gar nicht so unbekannte Fragestellungen. Der Abstraktionsgrad, in dem hier Anaximander arbeitet, oder Parmenides, nicht mit dem Aparon oder mit dem Denken und Sein, ist eigentlich identisch. Das ist gar nicht so weit entfernt von den Abstraktionsleistungen, die dann immer stärker werden und die nach Horkheimer und Adorno die Vernunft immer mehr aushöhlen von ihrer eigentlichen Kraft, nämlich von der Kraft der Gestaltung der menschlichen Lebenswelt die immer stärker auf präzise instrumentelle Verwendungen reduziert wird, für die es dann gar nicht mehr wichtig ist, welche Zwecke damit verknüpft werden. Diese können beliebig sein. Das ist ein Prozess in der Tat, der für die europäische Entwicklung des Rationalismus typisch ist. So hat Max Weber das auch gesagt. Also dieser okzidentale Rationalismus hat eine eigene Triebkraft, eine eigene gesellschaftliche Grundlage, eine eigene Subjektivität, die er ausbildet, und eine eigene Objektwelt, einschließlich der Natur. Und die Erfolge der Naturbeherrschung, die Erfolge des Denkens, ja sogar die Erfolge in der Ausbildung eines Rechtssystems, das den Menschen doch ein hohes Maß von Rechtssicherheit auch verschafft, ist nicht zu trennen. Diese Erfolge sind nicht zu trennen von dem, was immer stärker mit ausgegliedert wird. Das ist eigentlich die Position dieser Dialektik der Aufklärung. Nehmen wir einmal dieses Mythos-Beispiel in der Odyssee. Sie gehen ja hier zurück in der Erklärung des Mythos, nicht um den Mythos zu beleben, sondern um in einer Gegenwartsdiagnose zu sagen, wir leben in einer Zeit des mythischen Umgangs in den praktischen Lebenszusammenhängen und sind gleichwohl stolz auf die Entwicklungen von Wissenschaft und Kenntnis und Aufklärung. Diese Verbindung von hochrationalisierten Einzelzusammenhängen und wachsender Irrationalität des Ganzen. Also die Ziele der Nazis, die Welt zu erobern auf der einen Seite und eine hocheffektive, eingesetzte, produzierende Wirtschaft mit der Anwendung modernster Technologien, das ist das Spannungsfeld, das immer stärker, wenn auch nicht in terroristischen Zusammenhängen, im Denken sichtbar wird. Aber es ist so etwas wie ein Terror, der sich hier bildet. Ein Terror der Abstraktion. Ein Terror der Abstraktion. Die Tugend und der Weltlauf. Terror. Terror ist eine Stufe in der Phänomenologie des Geistes bei Hegel. Das menschliche Leben ist, wie er sagt, nichts weiter wert als ein Kohlhaupt, der abgeschnitten wird. Kohlhaupt. Gewissermaßen, es werden zwei Dinge voneinander getrennt, der Körper vom Kopf. Diese Abstraktionsleistung in den europäischen Zusammenhängen hat mit einer Ausbildung sich verhärtender Subjektivität zu tun. Sich verhärtender und der Empathiefähigkeit sich begebender Subjektivität zu tun. Das heißt, in dem Maße, wie dieses Subjekt jetzt die Angst vor der Natur verliert, wird es immer stärker angstbesetzt vom Innen her, dass alles das Verdrängte hochkommen könnte und rebellieren könnte. Und es rebelliert. Man kann sagen, der Faschismus ist psychoanalytisch gesprochen auch die Verbindung zwischen einem vom Gewissen völlig abgetrennten Über-Ich, das im Führer sitzt, den Sitz hat, und den völlig freigesetzten Triebenergien, die für Freud schon sehr gefährlich waren. Sublimierung bestand eben darin, diese Triebenergien so kulturfähig zu machen, dass sie kontrollierbar sind. Und nehmen wir einmal dieses Beispiel von bei Homer, wobei Homer, man weiß nicht, wer das ist. Also die Homer-Forschung ist ungeheuer umfangreich, aber nach wie vor weiß man eigentlich nicht, wer er eigentlich war. Jedenfalls diese Mythen, diese zwei großen homerischen Epen-Erzählungen haben offenkundig einen Stand zusammengefasst von einer solchen Mythologie, das dann also über Jahrtausende auch immer wieder kommentiert und überliefert worden ist. Unter anderem dieser Vorbeizug an den Sirenen, der für Horkheimer und Adorno insofern große Bedeutung hat, als hier schon sich andeutet, die systematische Wendung zur Ästhetik als einer Form der kritischen Betrachtung von literarischen, musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten der Menschen, die immer stärker das repräsentieren, was Wahrheit ist. Also Literatur, Ästhetik, Kunst wird für Adorno jedenfalls immer stärker zu dem, was in der modernen Zeit also Wahrheit repräsentiert, unzensierte Wahrheit, ausgedrückte, in solchen Produkten ausgedrückte Wahrheit. Worum geht es hier? Dieses hast du, das ist der 12. Gesang in der Odyssee. Kirke gibt Odysseus das mit auf den Weg. Dieses hast du denn alles vollbracht. Vernimm nun, Odysseus, was ich dir sagen will. Des wird auch ein Gott dich erinnern. Erstlich erreicht dein Schiff die Sirenen. Diese bezaubern alle sterblichen Menschen, wer ihre Wohnung berührt. Welcher mit törichtem Herzen hineinfährt und der Sirenen Stimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gattin und unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen. Denn es bezaubert ihn der helle Gesang der Sirenen, die auf der Wiese sitzen, von aufgehäuftem Gebeine modernder Menschen umringt und ausgetrockneten Häuten. Aber du steuere vorbei, sagt Kirke, und verklebe die Ohren der Freunde mit dem geschmolzenen Wachs der Honigscheiben, dass niemand von den anderen sie höre. Doch willst du selber sie hören, siehe, dann binde man dich an Händen und Füßen im Schiffe, aufrecht stehend am Maste, mit fest umschlungenen Seilen, dass du den holden Gesang der zwei Sirenen vernehmest, flehst du die Freunde nun an und befiehlst, die Seile zu lösen, eilen fessle man dich mit mehreren Banden noch stärker. Sind nun deine Gefährten bei diesen vorübergerudert, dann bestimme ich den Weg nicht weiter. Ob du zur rechten oder zur linken dein Schiff hinsteuern müsstest, erwäge es selber in deinem Geist. Ich will dir beide bezeichnen. Und dann geht es also mit Skylla und Charybdis weiter. Und sie nehmen dieses Urbild, kann man sagen, der Grundeigentümer, der König, der Odysseus ist, der Verfügende über große Ländereien, aber doch auch sich vergewissernd, dass er nicht dem Mythos und der Natur verfällt, sondern seinen Verstand, seine disponierende Kraft behält. Gleichzeitig aber natürlich interessiert daran ist, wie und was die singen. Er möchte auf den Genuss, der hier versprochen ist, und auf das Glück, das versprochen ist im Mythos, nicht verzichten, aber dabei nicht zugrunde gehen. Und Kirke selber, eine mythische Gestalt, die also seine Gefährten da in Schweine verwandelt hat, und davon sind auch einige geschlachtet worden, also selber nicht ganz, also nicht besonders menschenfreundlich. Aber im Respekt vor dem, vor diesem listenreichen Odysseus, nicht die List, das ist ja sehr merkwürdig, die Bezeichnung für den listenreichen. Und das heißt auch, die List ist eine Form eben des Umgangs mit dem Mythos in der Zeit der Gebrochenheiten. Und List ist ja ein Element von erwachender Subjektivität. Der listenreiche Odysseus, dem gibt sie etwas auf dem Weg mit der Erwartung, nein, nicht mit der Erwartung, aber mit der Ungewissheit, ob er es schafft. Es ist eine Art Härtetest, also für Odysseus, das durchzuhalten. Und sie verkoppelt das noch einmal mit dem Hinweis, du musst das Wachs, also in den Ohren der Gefährten, die rudern, muss befestigt sein. Und wenn du da am Mast herumhampelst und Signale gibst, dass sie dich losbinden, haben sie den Befehl, der nicht rückgängig zu machen ist, dich fester zu binden. Das heißt, sie haben hier eine Art Kampf um das Selbst und den Genuss, die Kunst, das Singen. Alle anderen sind hier, sie sitzen auf aufgehäuften Gebeinen, modernder Menschen umringt. Alle haben es nicht geschafft. Umringten ausgetrockneten Häuten. Das heißt, das Tödliche des Verlustes des Selbst, nicht des Subjekts, der Ich-Kontrolle, ist ein Moment in diesem Mythos, und es ist verknüpft mit, es ist diese Identitätsbildung verknüpft mit Versagung, Arbeit und Herrschaft. Herrschaft des Odysseus über die Gefährten. Sie arbeiten. Er gibt Befehle. Hobbes hat einmal gesagt, dass das Menschlichste an der menschlichen Sprache ist, dass man Befehle versteht. Dass man Befehle verstehen kann. Dieses Herrschaftselement ist hier drin. Nicht das Befehle aufnehmen können und arbeiten, aber dann abgedichtet von der Welt, praktisch stumm und gehörlos, die einen, die arbeitende Klasse, diejenigen, die sich nicht kümmern sollen um das, was in dem Umkreis passiert, und die herrschende Klasse genießend, aber eben doch mit der Härte gegen sich selbst am Mastbaum angebunden, nicht genießen könnend frei. Mit einem freien Selbst zu den Sirenen zu gehen, sich das anzuhören. Nein, gebunden an den Mastbaum, getrennt, nur als Hörer aus der Distanz, aus der Ferne, ist es möglich, diese Kunst, diesen Gesang, diese mythischen Gesänge aufzunehmen. Sie haben hier das Urbild der Trennung, also der Opernhäuser von der profanen Welt. Ich habe das gestern schon angedeutet, die Trennung ist etwas, es darf nicht vermischt werden. Nicht? Das eine, und vor allen Dingen ist es nicht für alle zugänglich. Wenn die Gefährten anfangen, die Sirenen zu hören, zu rudern, und die Sirenen fahren sie ins Unglück, ist die Botschaft dieses Sirenen vorbei. Die Gefährten dürfen gar nicht in diese Gefahr kommen. Die hören auf zu arbeiten. Die hören auf zu rudern. Das heißt, sie haben hier auf einer sehr, also diesem 12. Gesang, wenn Sie den einmal nachlesen, haben Sie so etwas wie ein Urbild, das schon sehr stark mit den, wie soll man sagen, mit den Splittern, mit den Fragmenten der modernen Aufspaltungen versetzt ist. Herrschaft, Kommando, die nicht begründet werden, die allenfalls dem Herrn zukommen, dass er das wahrnehmen will, was das Glücksversprechen der Sirenen ist. Und gleichzeitig abgetrennt, stumm geworden, stumm und genusslos geworden, die Welt der Arbeit der Ruderer. Und Horkheimer und Adorno nehmen das als eine geschichtsphilosophische Metapher auf oder benutzen das und variieren diese geschichtsphilosophische Metapher eben in einem Zusammenhang, in dem sie sagen, Aufklärung, Rationalität, Vernunft, wenn wir die drei Begriffe einmal synonym nehmen, sind erkauft mit einer Vielzahl von Versagungen, einer Vielzahl von Unterdrückungen, Ausgrenzungen, sodass Identität, die auf Autonomie der Subjekte geht und gehen soll nach Aufklärung, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten, doch auch immer eine Abstraktion von Gefühlen, Empfindungen, vielen Dingen, die Leiden und Mitleiden betreffen, mit der Kreatur, mit den Tieren, mit der Natur, mit den Dingen. Die Malträtierung der Dinge gehört dazu. Sie werden nicht nur schön geformt, die Produkte schön geformt und schön ausgestattet, sondern sie sind eigentlich für menschliche Zwecke nicht definiert, sondern für die Warenproduktion. Sie sind nicht, man kann sagen, in einer Gesellschaft, in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft der Vergangenheit ist es klar, ein Auto, aber das ein Boot, ein Wagen, was immer, wird für einen bestimmten Zweck hergestellt. Und nur der Überschuss wird ausgetauscht. So sagt es auch Marx, an den Grenzen findet der Tausch statt. An den Grenzen dieser mehr oder weniger autarken Gebiete des Produzierens und des inneren Tausches findet also Fernhandel statt. Aber eine Gesellschaft, in der produziert wird, um zu tauschen, muss notwendigerweise die Zwecke auch des Einzelnen ausgliedern. Es sind fremde Zwecke. Das besagt nicht, dass die Waren keine menschlichen Zwecke erfüllen und befriedigen, sondern dass der Prozess, der Mechanismus, in dem das steckt, auf Fremdbestimmung geht. Sodass jener Goldschmied in der Madame Scuderie, der wunderbare Geschmeide produziert und die höfische Gesellschaft diese Geschmeide haben will von diesem Goldschmied, sie verkauft, aber sich innerlich von ihnen nicht trennen kann und nachts herumschleicht und die Betreffenden umbringt und sich die Geschmeide zurückholt. Das ist eine traditionelle Beziehung des Produzierenden zum Produkt. Er kann sich nicht trennen. Er tötet die Käufer und holt sich die Geschmeide zurück und sammelt sie. Das ist der Gebrauchswertproduzent, der das Unverwechselbare hier bezeichnet. Das Unverwechselbare, und das war der Punkt, als Sie die Frage stellten und ich den ersten Halbsatz von Kant gesagt hatte und den zweiten nicht. Das möchte ich nachholen. Die Würde, nicht, ist in gewisser Weise auch ein abstrakter Begriff. Aber ich habe gesagt, ganz verwechselbar ist er nicht. Vor allen Dingen, wenn die Zusatzbestimmung von Kant genommen wird, Würde hat keinen Preis. Dann ist das ein sehr scharfes Definitionskriterium dafür, was das ist. Autonomie, Würde. Ein Preis bedeutet immer, ich kann es austauschen. Und Kant sagt, das ist der Personenkern, die Würde, die keinen Preis hat. Und trotzdem sind in der ganzen kantischen Philosophie sehr viele Abstraktionen, nicht? Gerade in der Moralphilosophie, aber auch in der theoretischen Philosophie, also in der Erkenntniskritik, sehr viele solche Abstraktionen anzutreffen, die immer auch von den spezifischen Zwecken, die für Kant dann sehr stark in die Sinnlichkeit einbezogen sind und deshalb das Gesetz irritieren, sind gerade auch in der kantischen Philosophie viele Elemente vorhanden, die das nicht mehr zulassen, was man Aufklärung in einem qualitativen Sinne der Emanzipation verstehen kann, wenn man diesen Aufklärungsbegriff mit Autonomie und Würde und Menschheit in meiner Person abtrennt vom Wissen, also von der Wissenswirklichkeit. Wenn man diese beiden Seiten so nimmt, wie Kant sie haben will, nämlich durch einen ontologischen Graben getrennt, dann hat man gleich wieder eine Spaltung der Vernunft, eine Aufspaltung der Vernunft. Dann ist das, was kann ich wissen, völlig abgetrennt von dem, was soll ich tun. Und Sie haben hier in den Bildern, die Horkheimer und Adorno jetzt entwickeln viele Momente, die sich dann in einer durch universalisierte Warenproduktion entstehende Industriekultur oder Kulturindustrie sich so entfalten, dass der Mechanismus, in dem Wahrheit neutralisiert wird und in Funktion gesetzt wird, immer stärker beherrschend wird für einen solchen gesellschaftlichen Zustand. Das heißt, die Mechanismen, die hier noch bei Descartes erkennbar sind, klar erkennbar, oder bei Kant klar erkennbar, nicht? Also Sie haben das, da können Sie es mit Händen greifen, Sie können nachweisen. Und Sie können sagen, solange das die kantische Philosophie festgehalten wird, zerbricht das nicht. Sie müssen den ganzen Kant festhalten, dann haben Sie den humanen Kant. Aber trennen Sie ein Element davon ab. Nehmen Sie zum Beispiel diese Aussage, dass eben der kategorische Imperativ hauptsächlich darin besteht, die Maxime des eigenen Willens zu einem allgemeinen Gesetz zu machen. Abtrennt von allen inhaltlichen Bestimmungen, können Sie das auch beliebig auf preußischen Gehorsam übersetzen. Gesetz ist Gesetz. Das heißt, einfache Gesetzesmetaphysik kommt dabei raus. Oder nehmen Sie die naturwissenschaftliche Option Kants, die Newtonsche Option Kants. Dann haben Sie natürlich die Entfaltung der Naturbeherrschung in einem unendlichen Ausmaß und Sie können sagen, nicht wahr, Kant ist auf der Linie des wissenschaftlichen, des naturwissenschaftlichen Fortschritts und das hat gar nichts zu tun mit der Gestaltung der Gesellschaft. Aber dann müssen Sie auch also die kleine Schrift zum ewigen Frieden rausnehmen. Oder nicht nur die Moralphilosophie, sondern auch die Rechtsphilosophie. Und viele Dinge, die hier, man darf nicht vom Acker eines anderen etwas nehmen, um seinen eigenen zu düngen, hat er einmal gesagt im Nachlass. Das ist natürlich schon eine Grenze des Umgangs mit anderen. Das heißt also, Sie haben im Grunde in den großen Philosophien haben Sie Elemente, die erst dann zusammenschießend in der modernen Welt kombiniert das öffentliche Unglück ausmachen. Und Sie können nicht sagen, dass eine Form der Rationalitätsstufe der Vergangenheit ganz frei davon ist. Natürlich ist das, so werden der späte Horkheimer immer stärker auf diese, auf das, was Schopenhauer Mitleiden nennt, zurückgeht. Nicht? Also so das Mitleid bei Schopenhauer ist ein Element, das auch Horkheimer fasziniert. Aber die Welt als Wille und Vorstellung, die Willensmetaphysik, haben natürlich die Nazis bedenkenlos ausnutzen können. Da haben sie einfach die Mitleidsphilosophie, die eher aus dem Sanskrit und aus den buddhistischen Traditionen, aus nicht-europäischen Traditionen bei Schopenhauer kommt, weggelassen. Und dann haben sie wirklich also die Welt als Wille und Vorstellung des Führers auch, als Wille. Diese Willensmetaphysik, die dann da rauskommt. Aber wie gesagt, wenn Sie die Systeme dann auseinandernehmen und von ihrem Zeitkern abtrennen, so, Aber zum Schluss ist doch zu sagen, wenn Sie jetzt diese Systeme, die Horkheimer und Adorno so analysieren unter dem Gesichtspunkt von Rückbildungen der Vernunft, nehmen, dann können Sie zwar sagen, insgesamt sind diese philosophischen Systeme resistent gegen den Missbrauch, jeweils. Auch das Hegelsche System ist nicht wirklich für den preußischen Staat gut zu gebrauchen gewesen. Die Rechtsphilosophie hatte ein paar Formeln von der Sittlichkeit der, von der Wirklichkeit der sittlichen Idee im Staat und einige Punkte, die sind unschön, aber eigentlich nicht wirklich gefährlich. Aber sie sind ausnutzbar, solange diese Systeme insgesamt existieren und in einer Kultur, wo sie Maßstab sind für Denken, sind auch die sind diese Splitter, von denen ich gesprochen habe, die etwas andeuten, was ganz anders zusammensetzbar ist, ein ganz anderes Material ergeben, nicht gefährlich, aber die These von Horkheimer und Adorno ist eben, die Kultur des 20. Jahrhunderts orientiert sich nicht an diesen Systemen, sondern baut etwas ganz anderes auf, arbeitet eben mit diesen Fragmenten der Systeme, mit Weltanschauung, ein Weltanschauungszeitalter, das so weit geht, dass es auch in die materialistische Theorie, die materialistische Weltanschauung, die sozialistische Weltanschauung, es fängt plötzlich an, eine Weltanschauung, der Weltanschauungsidealismus dieser Zeit setzt jetzt aus den Fragmenten der Vergangenheit etwas zusammen, was eben in sich auch die Möglichkeit enthält, dass die ausgegliederten Teile in dieser instrumentellen Rationalität, Gefühl, Bedürfnis nach Gemeinschaft, viele Dinge von diesen Weltanschauungslehren organisiert werden. Und Horkheimer und Adorno sind dezidiert der Auffassung, dass diese Weltanschauungsmetaphysik, die im Entstehen begriffen ist, meist sozialdarwinistisch angereichert, durch rassistische Ideologien angereichert, auch zehrt und lebt von den Lücken und Löchern und den Brüchen innerhalb der vorherrschenden Rationalität, innerhalb der vorherrschenden Aufklärung. Das ist die eigentliche Dialektik der Aufklärung, dass das in dem Zentrum ist. Und dass diese Aufklärung, diese Rationalität, diese Vernunft nicht mehr die Macht hat, den Schleier zu durchbrechen, in dem sie selber mit drin hängt. Deshalb habe ich gesagt, die machen einen Schritt zurück. Sagen, wir müssen das mal einen Augenblick, also historisch so tun, als ob das gleichzeitig wäre, nicht? Als ob Odysseus heute leben würde. Das hat einen guten Grund in dieser Denkgeschichte, in der die Begriffe beschädigt sind, mit denen man gearbeitet hat, und in denen man eigentlich neu ansetzen muss, was sie hier in der Dialektik der Aufklärung versuchen. Und ich würde das nächste Mal diese Kulturindustrie-Kapitel und Antisemitismus unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Was ist eigentlich an geschichtlichem Material des Denkens da drin, womit wir es heute auch noch aktuell zu tun haben. Denn das sind ja Beobachtungen, die jetzt über 50 Jahre alt ist. Und ich bin da nicht so sicher, ob neuere Analysen der Kulturindustrie demgegenüber wirklich Überlegenheit beanspruchen können. selbst wenn man sagt, also die ganze mediale Welt hat sich gewaltig entwickelt, gerade in den letzten 10 oder 15 Jahren, sind doch Prinzipien da festgehalten, die sehr stark mit den Urbildern der Medienwelt zu tun haben und deshalb am Ursprung in der Regel besser dechiffriert werden können als auf einer anderen Entwicklungsstufe. Auch das ist ein Denkprinzip der Frankfurter. Man muss immer auf den Ursprung zurückgehen, um das Gegenwärtige begreifen zu können. Das gilt auch für den Wortursprung. Nicht? Deshalb versuche ich auch immer wieder die Ursprungsgeschichte der Begriffe mit einzubeziehen in das Denken, weil sie ganz zweifellos auch entscheidend sind, nicht nur für das, was man daraus gemacht hat, sondern was auch an Bedeutungsgehalten immer präsent bleibt. Ja, bis zum nächsten Mal. Das ist schön.